1. Im siebten Jahr, am zehnten Tag des fünften Monats, kamen einige der Ältesten Israels zu mir, am den Herrn zu befragen, und setzten sich vor mir nieder. 2. Daraufhin empfing ich ein Botschaft vom Herrn, die folgendermaßen lautet. 3. Menschensohn, sprich zu den Ältesten Israels und erkle ihnen, dass der Herr Gott sich waget, von ihnen befragt zu werden, solange sie in ihrem Zustand verharren. 4. Bist du bereit, sie zu richten, Menschensohn? Wenn du sie richten willst, dann konfrontier sie mit den abscheulichen Taten ihrer Vorfahren. 5. Sage ihnen, als ich Israel erwählt, schor ich den Nachkommen Jacobs mein Treue und offenbart mir ihnen im Land Ägypten als er Gott. 6. An jenem Tag versprach ich feierlich, sie aus Ägypten in ein Land zu führen, das ich für sie ausgesucht hat, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. 7. Ich forderte sie auf, sich von ihren abscheulichen Götzen zu trennen und sich nicht durch die Götter Ägypten zu wehren reinigen, daich der Herr, Gott, bin. 8. Doch sie rebelliten gegen mir und weigerten sich zu gehorchen, weder ließen sie von ihren Götzen ab, noch verließen sie die Götter Ägyptens, weshalb ich meinen Sohn über sie ausschütten wollte. 9. Dennoch handelte ich am meines Namens Willen anders, damit nicht vor den Augen der Völker in Tweet Word, in deren Gegenwart ich mich Israel offenbart hat. 10. Schließlich führte ich sie aus Ägypten heraus und bracht sie in die Wust, sie dort weiter zu unterweisen. 11. Dort gab ich ihnen mein Gesetz und machte sie mit meinen Rechtsbeschriften vertraut, durch deren Befolgung ein Mensch das war Leben erlangen kann. 12. Zudem schenkte ich ihnen mein Sabbat als ein verbindliches Zeichen zwischen uns, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, der sie Highlight. 13. Aber das Haus Israel widerset sich mir selbst in der Wust, sie missachteten mein Gebot und entweiten mein Sabbat, obwohl die zum Leben führen. 14. Wiederum hielt ich meinen Sohn Zurück, meinen Namen vor den Nationen nicht zu enteren, die Zügen ihres Aussags aus Ägypten gewesen wären. 15. Trotzdem schwor ich ihnen in der Wust, dass ich sie nicht in das Fruchtbarland bringen würde, dass ich ihnen ursprünglich zugesagt hat. 16. Dies Entscheidung traf ich, weil sie mein Rechtsverschriften erblenden, mein Gebot missachteten und ihrhasen weiterhin an ihren Götzen hingen. 17. Dennoch empfand ich Mitleid mit ihnen und versichtet darauf, sie in der Wust vollständig zu vernichten oder ihrem Dasein ein Ende zu bereiten. 18. Stattdessen warnte ich ihr Kinder in der Wust eindringlich, nicht den Brauchen ihrer Vater zu folgen oder sich durch deren Götzen zu wehren reinigen. 19. Ich betonte, dass ich der Herr, Gott, bin und dass sie nach meinen Satzungen leben und mein Rechtsverschriften gewissenhaft befolgen sollten. 20. Ich forderte sie auf, mein Sabbat heilig zu halten, damit dies als Zeichen unserer Beziehung dienen und sie daran erinnern, wer Gott ist. 21. Doch auch die nachfolgende Generation rebelliert, sie befolgten mein Gesetz nicht und entweiten mein Sabbat, was mir ernüt dazu wären last, über ein Bestrafung nach zu denken. 22. Abermals hielt ich mich zurück, die ere meines Namens vor den Augen der Völker zu bewähren, vor denen ich Israel herausgeführt hat. 23. Allerdings schwor ich ihnen in der Wust, dass ich sie unter die fremden Völker zerstreuen und in Fernland vertrieben word. 24. Dies Gesche, weil sie mein Rechtsverschriften missachteten, mein Gebot erblenden und stattdessen die Götzen ihrer Vater wehreten. 25. In der Folge ließ ich zu, dass sie sich nach Regeln richteten, die nicht gut für sie wären und die ihnen kein Leben schenken konnten. 26. Ich ließ zu, dass sie sich durch ihr eigenen Opfergeben wären reinigten, indem sie ihr Erstgeborenen opferten, damit sie die Konsequenzen ihres Handelns erkennen würden. 27. Darum, Menschensohn, erklär dem Haus Israel, dass ihr Vorfahren mich durch ihr Trulosigkeit und ihren Abfall von mir. zutiefst beleidigt haben. 28. Nachdem ich sie in das Versprechenland gebracht hat, suchten sie sich jeden hohen Hügel und jeden dichten Baum aus, dort ihr Gottesopfer darzubringen. 29. Ich fragte sie, was es mit diesen Kulthoen auf sich habe, weshalb man dies ob bis zum heutigen Tag mit dem Namen Barmer bezeichnet. 30. Frage dich auf das Haus Israel, ob sie sich wirklich auf dieselbe Weise wie ihr Vater wären reinigen und deren abschulichen Gottesen nachlaufen wollen. 31. Indem ihr Gaben darbringt und ihr kinder dem für weit, wären reinigt ihr euch bis hüt, sollte ich mich da von euch befragen lassen? 32. Ihr Plan, wie die anderen Nationen zu sein und Gottesen aus Holz und Stein zu dienen, wird unter keinen Umständen in Erfüllung gehen. 33. So war ich lebe, spricht der Herr, ich wird mit starker Hand und großem Zorn als König über euch herrschen und mein Urteil vollstrecken. 34. Ich wird euch aus den Wolken herausführen und aus den Landen sammeln, in die zerstreut werdet, wobei ich mein Mark Jutlich sagen word. 35. Dann wird ich euch in die Wüste der Wolke bringen, dort persönlich mit euch ins Gericht zu gehen und ihr Taten zu bewerten. 36. Genau wie ich damals in der Wüste Ägyptens mit euren Vatten ins Gericht gegangen bin, so wird ich euch über euch urteilen, spricht der Herr. 37. Ich wird euch eine strengen Prüfung unterziehen und euch wieder in die Verpflichtungen meines Bundes zu rückführen. 38. Dabei wird ich die Rebellen und die Genigen, die sich gegen mich aufgelehnt haben, aussortieren, sie werden das Land Israel niemals betreten. 39. Was euch betrifft, Haus Israel, so mögt ihr jetzt noch euren Gottesen dienen, doch in Zukunft werdet ihr meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen. 40. Denn auf meinem heiligen Berg in Israel wird mir das ganz Volk gemeinsam dienen, und dort wird ich ihr Opfergaben und Gaben nädiger nehmen. 41. Ich wird euch wie ein Wohlriechens Opfer nehmen, wenn ich euch aus der Zerstreuung zurückbringe und mein Heiligkeit vor den Augen der Welt sage. 42. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich euch in das Land zurückführe, dass ich euren Vorfahren feierlich versprochen habe. 43. Dort werdet ihr euch in eure frühes Verhalten erinnern und euch über ihr eigenen Bösen Taten, durch die ihr euch wären reinigt hat, zutiefst charmen. 44. Schließlich werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am meins Namens willen nadig mit euch verfahren und nicht nach euren Bösen Taten erteile.